Im zweiten Jahre des Blühenbecker-Aufenthaltes hatte ich die Abdicatio Bonorum, die Vermögensentäußerung zu machen. Die Ordenssatzungen schreiben die Vermögensentäußerung eigentlich schon für das zweite Noviziatsjahr vor. Allein die Gewohnheit, wenigstens in der deutschen Ordensprovinz, hat es mit sich gebracht, den Akt erst im vierten Ordensjahre zu tätigen. Ich habe mich meines Vermögens mit voller Hingabe an die religiöse Armut entäußert. Glücklicherweise liegt in der ersten Entäußerung nur der Verzicht auf Besitz- und Verfügungsrecht. Eigentumsentäußerung ist erst mit Ablegung der letzten Gelübde verbunden. So war ich nach meinem Austritte in der Lage, wenigstens einen Teil meines Vermögens von meinem ältesten Bruder, bei dem es stehen geblieben war, zurückzuerhalten. In Blühenbeck machte ich auch den ersten Schritt auf dem Wege zum Priestertume, indem ich mit den übrigen Scholastikern meines Jahrganges die sogenannten vier niederen Weihen, die Ordines Minores, durch einen zum Besuche dort weilenden indischen Bischof erhielt. Da die Minores nur Vorstufen zum Sakramente der Priesterweihe sind und dem Geweihten keine Verpflichtungen auferlegen, so kann ich die Weihefeier übergehen. Nicht einmal das äußere Zeichen der vier Weihen, die Tonsur auf dem Hinterkopfe, erhielt ich, denn schon seit Jahren trug ich dort eine natürliche Tonsur. Im Juli 1883 beendete ich in Blühenbeck meine philosophischen Studien und wurde nach Dittenhall in England geschickt, um 4 Jahre lang scholastische Theologie zu studieren. Wünansrade und Dittenhall, Anfang und Schluss meines Scholastikats, sind für mein inneres Leben von entscheidender Bedeutung gewesen. In Wünansrade erreichte es falsche Askese, mich in meinen wankend werdenden religiösen Anschauungen zu befestigen. In Dittenhall erhoben sich die alten Schwierigkeiten durch neue vermehrt mit verstärkter Wucht. Dort kämpfte ich die furchtbarsten Kämpfe, die meiner Seele dauernde Wunden im jesuitisch-ultramontanen Sinne schlugen, aus denen dann mählich das Herzblut meines ererbten und anerzogenen katholischen Lebens strömte, bis nichts mehr von ihm vorhanden war und ich den Weg zu neuem Leben suchen musste. An Dittenhall habe ich nur trostlose und wie trostlose Erinnerungen. Es war für mich eine Hölle, äußerlich und innerlich. Das unschöne Haus liegt in entsetzlicher Gegend, umgeben von großen chemischen Fabriken, Widnes, St. Helens und so weiter, die mit ihren giftigen Dünsten meilenweit alle Vegetation zerstören. Gespensterhaft recken, Sommer wie Winter, die abgestorbenen Bäume ihre verdorrten Äste in die trübe Luft, die, schwarz und schmutzig von Rauch und Qualm, kaum jemals durch Sonne erhellt und durchwärmt wird. Wehte der Westwind von den Fabriken her, meistens tat er es, so erfüllte verpestender, mit Ruß vermischter Gestank das Haus. Auf Spaziergängen sah man fast nur Fabrikelend, und die Wege, die man wandelte, waren schwarz von Schlacke und Kohle. Als Trost für das Bedrückende und Abstoßende des Aufenthaltes wurde uns die Beruhigung eingeflößt, ansteckende Krankheiten, schädliche Bazillen und Bakterien kämen nicht auf. Was aber üppig aufkam, waren Kopf- und Halsleiden. Fast ständig litt ich an Heiserkeit. Die äußere Hölle wäre zu ertragen gewesen, aber die innere. Zunächst muss ich da meines damaligen Oberen gedenken, der nach Möglichkeiten mir die Hölle heiß gemacht hat. Wenige Wochen nach meiner Ankunft in Dittenhall fand ein Rektorwechsel statt. Der bisherige Rektor, der Jesuit Höfel, wurde von der im Jahre 1883 zu Rom tagenden Generalkongregation zum Assistenten des Ordensgenerals gewählt, und an seine Stelle trat als Rektor von Dittenhall der Jesuit Wiedemann. Schwatzhaft, kleinlich, rachsüchtig, misstrauisch, eitel, verschlagen, falsch durch und durch, hatte er alle Eigenschaften, um als Oberer Untergebenen das Leben qualvoll zu gestalten. Die Antipathie war gegenseitig. Aber während ich mit ehrlichem Bemühen versuchte, in diesem mir in tiefster Seele zuwideren Menschen den mir von Gott gesetzten Oberen zu erkennen und zu verehren, ließ er seine Abneigung freien Lauf. Man muss die alles durchdringende Abhängigkeit des jesuitischen Untergebenen von dem jesuitischen Oberen kennen, um zu ermessen, was ein missgünstiger, noch dazu mit den eben erwähnten Eigenschaften ausgestatteter Oberer für den Untergebenen bedeutet. Was es zum Beispiel heißt, solchem Manne Gewissensrechenschaft ablegen zu müssen. Von diesem Jesuiten habe ich, wenn ich ihm pflichtgemäß meine Seele eröffnete und ihm sprach von dem Wasser der Trübsal und der Verzweiflung, das bis zum Halse meiner Erkenntnis und meines Willens gestiegen war, wenn ich das geradezu namenlose Leid meines Inneren vor ihm ausbreitete, nichts anderes gehört als wegwerfende Worte der Geringschätzung. Überall spürte ich sein Misstrauen. Mit eisernem Fleiße habe ich stets, so auch in Ditton Hall, meine Studien betrieben. Wiedemann taxierte mich auf Faulheit und suchte auch anderen, diese Meinung über mich beizubringen. Den Jesuiten Nix hasse ich. Den Jesuiten Wiedemann in seiner kleinlichen Erbärmlichkeit und Hohlheit verdient dieses Gefühl nicht. Für ihn passt Verachtung. Ich glaube zwar nicht, dass mein Entwicklungsgang durch irgendwelchen Einfluss dauernd aufgehalten worden wäre und dass ich durch irgendwelche Gründe bestimmt heute nicht dort stände, wo ich stehe, hätte aber während der 4 Jahre meines Theologiestudiums ein besserer Mensch meine innere Leitung gehabt als der Jesuit Wiedemann, die spätere Trennung von Orden und Kirche wäre vielleicht in ruhigerer Weise, in weniger verbitterter Stimmung erfolgt. Trotz seiner Abneigung gegen mich nutzte aber der Jesuit Wiedemann mich und meine Beziehungen zu weltlichen Kreisen aus, wenn das Ordensinteresse ins Spiel kam. Einer meiner Mitscholastiker, Frater Cecil Longridge, war von seinem Eintritte in den Orden englischer Artillerieoffizier in Indien gewesen. Die Vorliebe für artilleristische Probleme, Ballistik und so weiter hatte er behalten, und vor allem war es die Konstruktion einer neuen Kanone nach dem Drahtsystem, die ihn trotz Dogmatik und Moraltheologie beschäftigte. Eines Tages lässt mich Wiedemann kommen und trägt mir auf, an meinen Vetter, den General von Loé, der damals kommandierender General des 8. Armeekorps in Koblenz war, zu schreiben, ihm die Konstruktionszeichnungen des Vaters Longridge zu schicken und ihn um ihre Prüfung durch Artillerieoffiziere zu bitten. Vielleicht, sagte Wiedemann, sei etwas an der Sache und dann könne es dem Orden zu großem Vorteil gereichen. Ich solle aber den Brief ganz aus eigener Initiative hervorgehend schreiben, damit man nicht auf die Vermutung käme, der Orden als solcher habe ein Interesse an der Kanonenerfindung. Nach einigen Monaten erhielt ich von Walter Loé eine freundliche Antwort mit dem Bescheid, er habe die Sache prüfen lassen, sie scheine aber nicht praktisch verwertbar. Vielleicht findet sich noch in den Akten des Generalkommandos zu Koblenz Näheres über die Jesuitenkanone. Wenn ich nicht sehr irre, wurde die Kanone dann auch dem englischen Kriegsministerium, aber mit gleichen negativen Erfolgen angeboten.